Andacht vom 13.09.2022, Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Also guten Morgen alle, fangen wir an. Ich mache das, was wir immer tun. Wir lesen die Frage und dann kann Debbie entscheiden, ob sie sie beantwortet oder nicht. Beginnen wir mit dieser Frage. Es ist wahrscheinlich eine Frage, die meiner Meinung nach viele Menschen haben. Wenn wir den Sieg proklamieren, machen wir das dann nur einmal oder an jedem einzelnen Tag, bis er eintrifft? Reinhard antwortet: Ich glaube, dass der Ansatz deiner Frage schon falsch ist, denn du glaubst, dass dein Sieg dadurch entsteht, dass du ihn proklamierst. Aber das stimmt nicht. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der von einem hohen Gebäude springt und von oben bis unten proklamiert: Ich glaube nicht an das Gesetz der Schwerkraft. Ich glaube nicht an das Gesetz der Schwerkraft. Bang! Und er starb. Genau das hat uns die Religion beigebracht. Du musst einfach immer weiter proklamieren, bis es passiert. Ich glaube an die Macht unserer Worte natürlich, doch die Gefahr ist, dass wir etwas mit unserem Mund proklamieren, damit es geschieht, doch wir bekennen es nicht mit unserem Mund, weil wir es glauben. Dies führt zu so großer Enttäuschung. Stattdessen proklamierst du etwas, weil du es in deinem Herz glaubst. Und wenn du es erst einmal in deinem Herzen glaubst, wirst du diese Frage gar nicht mehr stellen. Denn in deinem Herz ist der Sieg eine Tatsache und wann er sich manifestiert, ist gar nicht mehr wichtig. Also, lieber Freund, ich gebe dir folgenden Rat. Sei ganz ehrlich und sage: Mein Herz glaubt nicht wirklich an den Sieg. Ich nehme das, was die Bibel über meinen Sieg in Jesus sagt, und proklamiere es in dem Bewusstsein, dass ich das tue, um mein Herz zu überzeugen, nicht um den Sieg zu erreichen. Dann bist du in Gottes Ruhe eingetreten. Die nächste Frage. Okay, Daniel, wie wär's, wenn du eine wählst? Ah, das ist eine gute. Wie verändere ich die Motivation meines Herzens, damit sich die Prophetien über mein Berufsleben erfüllen? Antwort von Reinhard. Okay, zuerst einmal beglückwünsche ich dich, dass du die Motivation deines Herzens ändern willst. Zweitens musst du sicherstellen, dass die Prophetien echte Prophetien sind und nicht nur das, was Menschen wollen oder dir wünschen. Das heißt, du brauchst die Gewissheit, dass tatsächlich Gott gesprochen hat. Doch wenn du entschieden hast, dass Gott das wirklich über dein Berufsleben gesagt hat, ist es wirklich, wirklich leicht, deine Motivation zu ändern. Zuerst einmal erkennst du, dass deine falsche Motivation Gott nicht gefällt, denn Gott ist viel mehr daran interessiert, warum du etwas tust, als daran, was du tust. Dann beschließt du, Buße zu tun. Buße tun bedeutet, dein Denken über etwas zu ändern. Das heißt, du sagst: Gott, es tut mir wirklich leid, ich tat dies aus einer falschen Motivation heraus, das missfällt dir. Ich werde es nicht mehr tun. Von nun an tue ich es aus Liebe. Und du entscheidest dich, alles aus der Motivation heraus zu tun, dass du Gott liebst, dass du Menschen liebst und dass du Gott gefallen möchtest. Und drittens und letztens sagst du: Heiliger Geist, jedes Mal, wenn du eine falsche Motivation entdeckst, sag es mir bitte und ich werde schnell darauf reagieren. Die nächste Frage, oh ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich 90% der Leute haben. Was mache ich, um fest zu bleiben und nicht entmutigt zu werden, wenn ich durch eine schwierige Situation gehe? Die Antwort von Reinhard lautet: Okay, hier ist der erste Punkt. Du musst die richtigen Dinge glauben. Die Religion macht es eigentlich unmöglich, in entmutigenden Situationen festzubleiben. Warum? Sie sagt, trage dein Kreuz, Bruder, trage dein Kreuz. Doch irgendwann wirst du zusammenbrechen. Die richtige Perspektive ist folgende. Jesus hat bereits alles erobert, deshalb steht auch in den schwierigsten Situationen ein Sieg für mich bereit. Egal wodurch ich gehe, es wird immer siegreich für mich ausgehen. Schau, was die Bibel sagt. Gestern habe ich eine Zeit lang damit verbracht, über diese Stelle zu meditieren. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Wie ging Jesus durch diese schwierige Situation, ohne entmutigt zu werden? Er schaute auf die Freude am Ende des Leidens. So wurde der bitterste Baum, das Kreuz, zum größten Sieg der Menschheit und zur Erlösung der Welt. Wann immer du durch Leiden gehst, dann denke noch nicht einmal, dass du sie einfach um Jesu Willen erdulden musst. Das wird dich entmutigen. Sag stattdessen, danke Jesus, dass es einen so fantastischen Sieg gibt. Und ich werde dieses Leid nutzen. Wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, sage ich mir, ich werde das nutzen. Und dann bin ich so ermutigt. Es wird zu meinem Besten wirken, denn Christus hat bereits gesiegt und ich werde in diesem Sieg gehen. Debbie ergänzt. In einem meiner Andachtsbücher stand vor kurzem Folgendes. Als David und seine starken Männer von ihren Kämpfen in das Dorf zurückkamen, hatten ihre Feinde all ihre Frauen und Kinder sowie ihren ganzen Besitz geraubt. Und alle waren total niedergeschlagen, entmutigt und so wütend, dass einige sogar daran dachten, David zu steinigen. Auch David war alles geraubt worden, nicht nur seinen Männern. Und genau hier sagt die Bibel, dass sich David im Herrn stärkte. Doch das, was dieses Andachtsbuch dann sagte, war sehr interessant. Obwohl David und seine Männer den Feinden hinterherjagten und alles wieder zurückeroberten, wusste an dem Tag, als die Männer darüber sprachen, David zu steinigen, keiner, auch nicht David, dass sie 3 Tage später alles zurückbekämen und sogar noch mehr. Und keiner wusste, dass sie David 6 Tage später zum König über Juda salben würden. Nur durch den Glauben, dass Gott über allem steht, hatte David weiter angebetet und sich so in Gott gestärkt. So oft warten wir darauf, dass alles gut wird, bis wir Gott preisen. Doch wir zeigen unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott dadurch, dass wir ihn preisen und ihm vertrauen, bevor wir den Sieg sehen. Wir müssen irgendwie an den Punkt kommen, an dem wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich weiß, dass alles gut wird. Und dann machen wir in dem Glauben, dass es wirklich gut wird, weiter. Reinhard ergänzt, das ist wirklich gut. Ich sage euch einfach das, was ich nun seit etwa 40 Jahren über radikalen Glauben predige. Und Debbie bringt immer einen Aspekt mit hinein, an den ich noch nicht einmal gedacht habe. Und das ist so kraftvoll. Wenn du es schwer findest, so einen radikalen Glauben zu haben, dann denk daran, Gott zu vertrauen. Vertrau ihm einfach. Das ist eine sehr gute Antwort auf die Frage, Liebling. Danke. Debbie sagt, manchmal ist das vielleicht ein bisschen schwierig für uns, wie zum Beispiel an dem Tag, als unser ganzes Gepäck gestohlen wurde, unmittelbar nachdem wir in ein neues Land gekommen waren. Wir waren im Urlaub und all unsere Sachen wurden gestohlen, bevor wir noch im Hotel ankamen. Und Reinhard sagte, sag einfach Danke, Jesus. Okay, danke, Jesus. Reinhard, haha. Debbie, es kam damals nicht aus meinem Herzen, aber du musst es trotzdem tun. Du musst begreifen, es wird alles gut werden. Zumindest konnten wir nun einkaufen gehen und all diese Dinge neu kaufen. Reinhard sagt, na also, haha. Debbie, wir müssen einfach lernen, Gott wirklich von Anfang an zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Wenn ich es im Nachhinein betrachte, war es eigentlich gar keine so große Sache, nur ein paar Klamotten und Make-up und Shampoo und so Zeug. Das ist nicht das Ende der Welt. Reinhard sagt, es wurden sogar unsere Autopapiere gestohlen und Debbies Kreditkarte. Wir hatten noch nicht einmal eine Zahnbürste, nur die Kleidung an unserem Körper war übrig. Doch am Ende hatten wir die genialste Konferenz und erlebten 3 wunderbare Wochen. Debbie sagt, siehst du, jetzt werden die Leute sagen, deshalb hat uns der Teufel angegriffen. Haha. Reinhard sagt, egal, doch es ist wirklich lustig. Wir kamen dort an dem einen Abend an und am nächsten Morgen mussten wir eine 3-tägige Konferenz halten. Es war die erste Jugendkonferenz, die diese Gemeinde je abgehalten hatte und sie waren so begeistert. Und als unser Auto aufgebrochen wurde, eigentlich war es noch nicht einmal unser Auto, und sämtliche Koffer gestohlen wurden, es waren 6 Stück, sagte ich einfach, danke. Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und die Jugendpastorin, die die Konferenz organisiert hatte, meinte, Pastor Reinhard, das wird sicher eine sehr kraftvolle Konferenz werden, wenn der Teufel dir so sehr widersteht. Ich schaute ihr in die Augen und sagte, halt ihn da heraus, er hat gar nichts getan. Wie kann der Teufel etwas tun, um uns daran zu hindern, eine kraftvolle Konferenz zu haben? Was ist das für eine Theologie? Die Konferenz wird kraftvoll, weil wir die richtigen Dinge glauben und weil Jesus die richtigen Dinge vor Grundlegung der Welt geglaubt hat. Sie sagte, aber wenn es nicht der Teufel war, wer war es dann? Na, Menschen, schlechte Menschen tun schlechte Dinge und sie haben die Freiheit, sich zu entscheiden, schlechte Dinge zu tun. Nächste Frage. Okay, schau, das ist eine gute Frage. Sie ist sehr schnell beantwortet. Sie lautet, ich habe bereits herausgefunden, dass ich in meinem Job nur wegen dem Geld bin. Was soll ich ändern? Antwort von Reinhard. Das ist ganz leicht zu beheben. Verändere nicht deinen Job, verändere einfach deine Motivation. Ich habe festgestellt, dass mit diesem Thema wirklich viele Menschen kämpfen und ich erlebe zwei Extreme. In unserem Herzseminar stellte mir jemand eine ähnliche Frage. Sie lautete, ich habe erkannt, dass ich meinen Job noch nicht einmal mag, ich bin nur dort, um Geld zu verdienen. Deshalb habe ich gekündigt und vertraue nun, dass Gott mich versorgt. Darauf habe ich Folgendes gesagt. Als Gott den Menschen schuf und ihn in den Garten setzte, sagte er zu ihm, geh und arbeite. Das hat Gott Adam aufgetragen. Kümmere dich um den Garten, sei fruchtbar. Vermehrt euch, gebt den Tieren Namen. Hey, fang an zu arbeiten. Doch bevor er Adam auftrug zu arbeiten, stellte er ihm sämtliche Versorgung zur Verfügung. Das heißt, Gott wollte, dass Adam arbeitet, aber Gott wollte nicht, dass Adam für Versorgung arbeitet. Wenn du für Versorgung arbeitest, wirst du immer gestresst sein und du kannst Gott nicht vertrauen. Für deine Versorgung wurde bereits gesorgt, das ist beschlossene Sache, alles ist vorhanden. Warum arbeiten wir dann? Weil es für den Menschen nicht gut ist, untätig herumzusitzen. Jesus sagte, mein Vater arbeitet und ich muss auch arbeiten. Deshalb denk immer daran, wir alle arbeiten, um Gottes Absichten zu erfüllen und um Gott zu dienen. Nie aus irgendeinem anderen Grund. Paulus beschrieb das ganz einfach. Alles, was du tust, alles, tust du für den Herrn. Versorgung ist ein natürlicher Nebeneffekt, aber sie ist nicht der Grund, warum wir arbeiten. Also verändere dein Denken. Sage, ich werde nicht länger dem Geld nachjagen, Ich werde dienen. Und dann dienst du einfach Menschen. Und dabei ist es egal, ob du im vollzeitlichen Dienst bist oder in einem säkularen Job, es ist immer dasselbe. Keine Person in unserem Team arbeitet für Geld. Wenn ich herausfinden würde, dass dies eine Person tut, würde ich mit ihr reden. Und wenn sie sich nicht ändern will, würde sie gefeuert werden. Denn wir haben alle Mitarbeiter gebeten, Gott zu dienen. Debbie sagt, und offensichtlich geschieht Folgendes. Je weniger sie für Geld arbeiten, desto mehr Geld erhalten sie. Reinhard sagt, das ist so wahr. Stimmt das nicht, Daniel? Hast du für Geld für mich gearbeitet? Nein, denn am Anfang hat er kein Geld bekommen. Haha, ich sagte, hier hast du ein Bett, hier ist der Kühlschrank, darin findest du Essen, bedien dich. Und Daniel begann einfach Gott zu dienen. Und er blühte auf, einfach weil er einfach Gott diente. Debbie sagt, und Gott kennt die Sehnsüchte deines Herzens. Reinhard sagt, oh, so sehr, und er wünscht sich so sehr, dass wir ein Leben ohne Sorgen führen. Debbie, und Gott liebt es, seine Kinder zu segnen. Reinhard sagt, wisst ihr, wir führen ein so fantastisches Leben, wirklich. Am Anfang musste ich das all unseren Mitarbeitern beibringen und es war schwer, aber die meisten von ihnen sind nun an diesen wunderbaren Punkt der Ruhe gekommen. Deshalb sage ich zu unserem Finanzdirektor, sprich mit mir nicht über Geld, ich möchte über Geld noch nicht einmal nachdenken. Ich sage zu Murillo, bring mir keine Kalkulation, wie viele Leute wir bei diesem Event brauchen, damit wir alle Rechnungen bezahlen können. Ich möchte so nicht denken. Ich mache eine Veranstaltung, weil Gott es aufs Herz gelegt hat. Deshalb machen wir sie. Ich setze mich nicht hin und kalkuliere, wie viele Leute kommen müssen. Ich mag das nicht. Ich möchte Gott dienen und dann sorgt Gott für alles andere. Die nächste Frage lautet, ist es Sünde, wenn Christen trinken? Reinhard antwortet, wenn das der Fall wäre, würde hinter mir ein Sünder sitzen, der übersetzt. Und dann würde dich hier ein Sünder lehren. Und Debbie meint, es wäre der größte von allen Sündern. Und gestern Abend hätte Debbie ebenfalls gesündigt. Debbie sagt, aber nur gestern Abend. Reinhard fährt fort. Und unsere wunderbare Jeanne, die hinter uns sitzt, hätte am Sonntag gesündigt. Warum hörst du überhaupt auf Menschen, die in Sünde leben? Betrunken zu sein ist Sünde, ganz klar. Wenn man unter den Einfluss von Alkohol kommt, ist das Sünde. Aber wenn du trinkst, ist es nur dann Sünde, wenn du im Unglauben trinkst. Denn die Bibel sagt zum Thema Alkoholtrinken in Wirklichkeit Folgendes. Alles, was du nicht im Glauben tust, ist Sünde. Wenn du in mein Haus kommst und ich sage, komm, wir trinken ein Glas Wein oder Bier zusammen und dein Gewissen erlaubt es dir nicht, aber weil du Angst hast, mir zu widersprechen oder mit mir zu streiten, trinkst du etwas, dann ist es Sünde. Du hast gesündigt, weil du dein eigenes Gewissen verletzt hast. Lernt das endlich, Leute. Es ist Sünde, euer Gewissen zu verletzen. Deshalb kann ich ein Glas Wein trinken und es ist völlig in Ordnung und du kannst dasselbe Glas Wein trinken und auf demselben Sofa sitzen und dennoch ist es Sünde. Nächste Frage. Wow, das ist eine Frage für Debbie. Wenn die Ehefrau sagt, Gott sagte A, aber der Ehemann sagt, Gott sagt B, was machen wir dann? Wie komme ich praktisch in Übereinstimmung mit meinem Ehemann? Antwort von Reinhard. Ganz einfach. Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter. Immer. Der Ehemann sagt B, dann ist es B. Du hast Unrecht, Frau. Genau das würde euch die Religion sagen. Ich würde euch das nie sagen. Ich sage euch Folgendes. Alles, was wir von Gott hören, filtern wir durch unser Herz. Logischerweise hat euch Gott nicht gesagt, in zwei verschiedene Richtungen zu gehen. Ich würde euch deshalb als Ehemann diesen sehr praktischen Rat geben. Am 1. Januar 2004 sagte Gott zu mir, geh nach Amerika. Daraufhin hätte ich zu Debbie gehen und sagen können, hey, Gott sagte, wir sollen nach Amerika gehen. Darauf hätte Debbie wahrscheinlich geantwortet, nein, Gott hat mir gesagt, dass wir in Österreich leben sollen, dorthin hat er mich berufen. Weißt du, was ich getan habe? Ich sagte, Vater, du hast mir diese Frau geliehen, damit sie für ein paar Jahre meine Ehefrau auf dieser Erde ist. Ich besitze sie nicht, du besitzt sie. Du bist ihr Vater und es ist die Aufgabe eines Vaters, mit seinen Kindern zu reden. Also, du hast zu mir gesagt, dass wir nach Amerika gehen sollen. Ich möchte, dass du auch mit ihr sprichst. Und dann habe ich geduldig 4 Monate lang gewartet. Für mich wäre es auch in Ordnung gewesen, für den Rest meines Lebens zu warten und niemals dorthin zu gehen. Ich sage dir warum. Was für einen Sinn macht es, darauf zu bestehen, dass Gott mir so etwas gesagt hat, wenn ich dabei das Wichtigste, nämlich unsere Einheit, zerstören würde? Meiner Meinung nach wäre das einfach ein sinnloser Preis. Deshalb habe ich mich einfach entspannt. Und Papa sprach mit seinem Mädchen. Wir gingen in Einheit. Wir gingen zur richtigen Zeit. Wir gingen und wussten einfach, das ist Gott. Wenn ich spüre, dass etwas von Gott ist, setze ich mich manchmal hin und rede mit Debbie und manchmal warte ich einfach, bis Gott mit ihr spricht. Aber wenn Debbie sagt, ich sehe das nicht so, dann sage ich okay und lasse es los. Denn ich habe herausgefunden, wenn ich nicht darauf bestehen muss, dass ich von Gott gehört habe und dass ich deshalb etwas tun muss, dann werden wir in Einheit kommen. Debbie ergänzt. Doch es passiert auch oft, dass wir verschiedene Dinge hören. Und der Grund ist normalerweise, dass einer von uns diese bestimmte Sache nicht tun will. Zum Beispiel, wenn es ums Umziehen geht. Als wir in Österreich lebten, wohnten wir in einer kleinen Stadt und unser ganzes Leitungsteam empfand, dass wir in die Hauptstadt umziehen sollten. Doch ich empfand, dass wir das nicht tun sollen. Ich betete darüber und Gott sagte mir ganz deutlich, dass wir umziehen sollten. Ich entdeckte, dass mein voriges Gefühl von Ängsten aus meiner Vergangenheit kam. Als Kind war ich in einer großen Stadt aufgewachsen und ich hatte Angst vor großen Städten. Das heißt, manchmal haben wir Ängste und deshalb wollen wir das, was Gott sagt, nicht tun. Und deshalb hören wir etwas anderes. Und der zweite Punkt ist tatsächlich das Timing Gottes. Sehr oft denken wir, wenn wir etwas hören, dann muss es augenblicklich passieren. Wir müssen manchmal auf die harte Weise lernen, dass Gottes Timing nicht unseres ist. Selbst wenn Gott sagt, tu dies, bedeutet es nicht, dass du es in diesem Moment tun musst. Reinhard sagt, ich erinnere mich an die Zeit, als wir nach Wien ziehen mussten. Debbie wollte das absolut nicht und ich wollte nicht darauf bestehen, dass Gott geredet hatte. Denn wir lernen unser ganzes Leben lang mit Jesus zu gehen und du kannst der größte Prophet in der Welt sein und dennoch gibt es Momente, in denen du denkst, dass du Gott gehört hast, doch das stimmt nicht. Ich sage das, weil ich selbst Prophet bin. Debbie sagt, damals sagte sogar mein Schwager zu mir, du musst dich deinem Ehemann unterordnen. Jeder sagte, wir ziehen dorthin, deshalb musst du auch dorthin ziehen. Aber ich sagte, mein ganzes Christenleben lang hat Gott mit mir über das gesprochen, was er tun will. Warum sollte er mir das jetzt nicht auch sagen? Und er hat es getan. Reinhard sagt, und ihr Ehemann hat sie nicht als rebellisch bezeichnet, sondern ihr auch noch applaudiert. Männer, wenn wir darauf bestehen, die Wahrheit zu kennen, ist das so arrogant. Wir denken, dass wir alles wissen und verstehen und sämtliche Offenbarung haben. Gott sagte, Gott sagte, Gott sagte. Entspannt euch einfach. Lebt in Frieden und in Harmonie. Lebt in Einheit. Vor kurzem kam eine Person zu mir und sagte: Gott sagte mir, dass das Haus, das wir bauen, so und so aussehen muss. Er hat mir sogar den Bauplan gezeigt, aber mein Ehemann ignoriert das. Ich sagte zu ihr: Weißt du was? Ich würde lieber nicht das tun, was Gott mir gesagt hat, und stattdessen in Harmonie mit meinem Mann leben, als darauf zu bestehen, dass dieses Haus genau so aussehen muss. Öffne einfach deine Hände und lass es los. Denkst du nicht, dass Gott groß genug ist, um das zu regeln, wenn es von ihm ist? Und sie tat das. Sie ordnete sich unter. Am Ende wurde das Haus tatsächlich genau so, wie Gott es ihr gesagt hatte. Nächste Frage. Intimität mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist, ist das zur selben Zeit möglich? Antwort von Reinhard: Ja und nein. Wir können zur selben Zeit Intimität mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie in demselben Moment auch erleben können. Debbie sagt: Jetzt bin ich auch verwirrt. Reinhard redet weiter: Okay, alle sind verwirrt, wunderbar. Zuerst einmal musst du verstehen, dass Intimität viel mehr ist als irgendetwas Körperliches. Ich lebe in einer sehr intimen Beziehung mit Daniel und ich lebe in einer sehr intimen Beziehung mit Debbie zur selben Zeit. Wir sind jeden Tag in diesem Haus zusammen und haben intime Beziehungen. Doch es ist nicht möglich, dass ich diese Intimität mit beiden gleichzeitig praktisch erleben und zum Ausdruck bringen kann. Wenn ich ein tiefes Herz-zu-Herz-Gespräch mit Debbie führe, erlebe ich die Intimität, die ich mit ihr habe, praktisch. Doch dadurch endet meine Intimität mit Daniel nicht. Wenn ich in meinem Büro sitze und Daniel und ich unsere Herzen miteinander teilen, erlebe ich die Intimität mit ihm praktisch. Aber dennoch habe ich weiterhin Intimität mit Debbie. Ich lebe sie in diesem Moment nur nicht praktisch aus. Immer noch verwirrt? Schau, natürlich hast du gleichzeitig Intimität mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Doch mit wem praktizierst du sie in diesem Augenblick? Wenn ich mich mit Jesus verbinde, praktiziere ich in diesem Moment Intimität mit ihm. Ich praktiziere sie nicht mit dem Vater, doch der Vater steht immer noch in einer intimen Beziehung zu mir. Und wenn ich mich an den Vater wende und sage: Vater, es ist so fantastisch, einen so wunderbaren Papa zu haben, dann praktiziere ich jetzt Intimität mit ihm. Doch ich erlebe sie gerade nicht mit dem Heiligen Geist. Nächste Frage. Reinhard, ich möchte wirklich von Gott auf großartige Weise gebraucht werden. Wie kann das geschehen? Debbie antwortet: Sagt die Bibel nicht, was immer deine Hand zu tun findet, das tue mit ganzer Kraft. Prediger 9,10. Das war das Erste, an was ich dachte, als ich die Frage las. Ich denke, wenn du einfach anfängst, das zu tun, was vor dir liegt und was Gott dir in diesem Moment gibt, wird er dich in immer größere Dinge hineinführen. Denn er möchte, dass du große Dinge tust. Aber ich denke, dass Gottes Vorstellung von groß und unsere Vorstellung von groß zwei verschiedene Dinge sind. Für uns ist es vielleicht etwas Großes, wenn wir Millionen für Gott gewinnen. Doch für ihn ist es vielleicht etwas Großes, wenn du dem Bettler auf der Straße etwas zu essen gibst. Ich denke, wir haben eine andere Wahrnehmung von Größe als Gott. Reinhard ergänzt: Ja, das ist sehr gut, ich stimme dem voll zu. Ich hatte gehofft, dass Debbie dieses Thema anspricht. Was ist wirklich groß? Es macht mein Herz immer wieder traurig, was für eine Definition von Größe die Kirche hat. Im Grunde genommen kommt die Definition aus einem System namens Welt. Und diesem System sollen wir nicht angehören. Was ist also groß? Weißt du, Debbie wird von Gott sehr groß gebraucht, ich kann euch das garantieren. Sie verbringt ein paar Stunden in der Küche und kocht ein fantastisches Thai-Gericht. Also überleg mal, was ist unserer Meinung nach groß? Mensch, ich möchte so wie Billy Graham gebraucht werden. Leute, groß zu sein bedeutet, dass ihr die Aufgabe erfüllt, für die Gott euch auf diese Erde gestellt hat. Mein Herz schreit so sehr danach, dass die Kirche endlich aufhört, Prominenz mit Bedeutsamkeit zu verwechseln. Jeder, und du auch, hat ein tiefes Verlangen in seinem Herzen, bedeutsam für Gott zu sein. Das ist wunderbar, einfach wunderbar. Aber denke doch nicht, dass du bedeutsam bist, nur weil du prominent bist und die Welt sieht, was du tust. Schau meinen Körper an. Wenn dieser Finger als Finger agiert, tut er großartige Dinge. Aber wenn dieser Finger ständig frustriert ist, weil er kein Mund ist und nicht reden kann, so dass ihn andere bemerken, wird der Finger niemals großartige Dinge tun. Also sei zufrieden, lebe nahe bei Jesus. Sage, Jesus, was immer du möchtest, dass ich tue, das ist großartig. Und tu es von ganzem Herzen. Es gibt zwei Schlüssel zur Größe. Lerne gut zu dienen und lerne gut zu lieben. Wenn du lernst gut zu lieben und zu dienen, hast du große Dinge getan. Die nächste Frage. War der neue Bund von Gott bereits von Anfang an geplant oder hat er später seine Meinung geändert? Antwort von Debbie. Wenn jede Person die Bibel zumindest einmal von Anfang bis Ende durchlesen würde, dann hättet ihr keine solchen Fragen, denn ihr würdet wissen, was die Bibel sagt. Und jeder muss wissen, was die Bibel sagt. Wenn dir dein Papa einen Liebesbrief schreibt und du liest nur Teile des Liebesbriefs, wie willst du dann wissen, was dir dein Papa sagen möchte? Ich denke, es ist traurig, dass die Mehrheit der Christen die Bibel noch nie ganz gelesen hat, zumindest einmal in ihrem Leben. Reinhard ergänzt, Debbie, hast recht und bitte, ich möchte nicht die Ausrede hören, ich habe keine Zeit dazu. Debbie sagt, ich sage ja nicht, du musst sie auf einmal ganz durchlesen. Aha, Reinhard, nicht? Aha, Debbie, aber in einem Jahr oder so. Reinhard sagt, überleg doch einmal, wie viel Zeit verwendest du jeden Tag für die sozialen Medien, für Filme, für Surfen im Internet, für Zeit mit Freunden, für Instagram und all das. Die Wahrheit ist, wir haben alle 1440 Minuten am Tag. Also hast du genügend Zeit, um die Bibel zu lesen, wenn du willst. Also lest sie, Leute, mit dem Heiligen Geist, studiert sie, lernt sie zu lieben. Und zur Frage, Gott ändert seine Meinung nie, wenn wir ihn nicht dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Debbie sagt, willst du die Leute heute bewusst verwirren? Reinhard, heute ja, haha. Schaut, Gott ist Gott. In sich weiß er, was er tun will. Aber wir können ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Ich werde euch das erklären. Im Originaltext der Bibel gibt es zwei verschiedene Worte für Wille Gottes. Das eine Wort ist die Sehnsucht Gottes und das andere der feststehende Wille Gottes, den er niemals ändern wird. Wenn die Bibel im Hebräerbrief über den neuen Bund spricht, verwendet sie das Wort für den Willen Gottes, das für den unverrückbaren Willen Gottes steht. Gott wird seine Meinung darüber niemals ändern. Das heißt, über den neuen Bund ändert Gott seine Meinung nie. Aber Gott sagte zum Propheten Jeremia, wenn ich Gericht über sie ausspreche. Das heißt, Gott hatte bereits den Entschluss gefasst, ich werde dieses Volk richten, ich werde es ihnen sogar durch den Propheten sagen. Und dann sagte er, Aber wenn dieses Volk auf den Propheten reagiert und Buße für ihre Sünden tut, werde ich meine Meinung ändern und ich werde sie nicht verurteilen. Das heißt, Menschen können Gottes Meinung ändern, wenn es sich um seine Sehnsucht handelt, aber nicht bei seinem feststehenden Willen. Und genau das ist die wunderschöne Art und Weise, wie Gottheit und Menschheit sich verbinden und das Schicksal dieser Welt ändern können. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn ein Sünder stirbt. Er will nicht, dass irgendjemand als Sünder stirbt. Das ist seine Sehnsucht. Und dennoch sterben jeden Tag viele Menschen als Sünder. Wir können das verändern. Predige das Evangelium und Sünder werden zu Heiligen, so dass sie nicht als Sünder sterben. In den meisten Bereichen des Lebens müssen Gott und Menschen zusammenarbeiten, um das zu erfüllen, was auf der Erde passieren soll. Aber im Hinblick auf den neuen Bund hat Gott seine Meinung niemals geändert. Debbie sagt: Denn die Bibel sagt, dass Jesus vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das heißt, es war Gottes Plan, dass Jesus sterben musste und der neue Bund kommt, bevor er die Welt überhaupt geschaffen hatte. Reinhard sagt: Mir persönlich gefällt dazu die Geschichte, in der diese Frau sagt: Heile meine Tochter. Und Jesus antwortet: Nein. Was wäre passiert, wenn die Frau das Nein von Jesus einfach akzeptiert hätte? Jesus sagte: Ich bin nicht für Heiden wie dich gekommen, ich bin für die Juden gekommen. Und er sagte sogar: Du bist wie ein Hund. Das war eine sehr degradierende Bezeichnung für jemanden. Doch die Frau akzeptierte das Nein nicht. Sie sagte: Selbst die Hunde bekommen die Brotkrumen. Was tat Jesus dann? Er änderte seine Meinung. Er sagte: Okay, dein Glaube ist so unglaublich groß, dass du das bekommen kannst, was du geglaubt hast. Deshalb habe ich niemals diese Haltung: Na ja, Gott hat es gesagt, nun gibt es nichts, was wir tun können, um das zu ändern. Also setze ich mich einfach zurück und lasse es geschehen. Nächste Frage. Wir beantworten noch eine Frage, bevor wir das Studio verlassen. Das ist eine süße Frage. Ich muss sie beantworten. Sie lautet: Wenn ich mein Fasten vor der Zeit breche, weil ich etwas esse, was mache ich dann? Ich möchte nicht so sein. Antwort von Reinhard: Ja, wir haben das alle schon gemacht, nicht wahr? Ich werde 7 Tage fasten und dann am 4. Tag essen wir. Ei, ei, ei. Und was machen wir jetzt? Einer der größten Männer Gottes in meinen Augen ist Mike Bickel. Und ich erinnere mich daran, als Mike ein Fasten für alle Mitarbeiter des IHOP ausgerufen hat und mitten in diesem Fasten kam er in die Versammlung und er hatte noch Schokolade am Mundwinkel vom Bananasplit, das er nicht essen sollte, weil er fastete. Debbie ergänzt: Am 12. Tag. Reinhard fährt fort: Und Mike hat diese Geschichte selbst erzählt. Also schau, zuerst einmal, was bedeutet es, das Fasten vor der Zeit zu brechen? Wer hat dir die Zeit mitgeteilt? Das ist die erste Frage. Ah, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich 7 Tage fasten will. Okay, wenn du das Gefühl hattest, dass du 7 Tage fasten sollst und du fastest dann nur 3 Tage, dann verdamm dich nicht selbst. Wenn dir das Gott mit 100%iger Sicherheit gesagt hat und du keinerlei Zweifel daran hast, ist es ein bisschen anders. Wenn dir Gott zu 100% gesagt hat, dass du 7 Tage fasten sollst und du brichst es am 3. Tag, weil du etwas isst, weißt du, was Debbie dann tun würde? Sie würde ein sehr kraftvolles Wort sagen. Debbie sagt: Ich würde ups sagen. Reinhard fährt fort, ja, sie würde ups sagen. Ups, ich sollte eigentlich fasten, sorry Herr, fangen wir wieder von vorne an. Hört zu, Leute, Verdammnis, Schuld und Scham werden dein Problem nicht lösen. Du musst also zuerst einmal herausfinden, ob Gott das gesagt hat oder nicht. Und so oder so, verdamme dich niemals selbst, denn wenn du in Verdammnis lebst, hast du keinen Glauben und keine Vollmacht für die Zukunft. Wenn er es gesagt hat, dann sagst du, Herr, es tut mir wirklich leid. Und wenn du selbst fasten wolltest und Gott das gar nicht gesagt hat, dann brauchst du gar nicht erst mit ihm darüber reden, denn es hat gar nichts mit ihm zu tun. Warum solltest du dich bei Gott für etwas entschuldigen, das er dir niemals aufgetragen hat? Dann sagst du, okay, ich muss etwas lernen. Und dann lernst du es. Faste einen Tag, zwei Tage, drei Tage und lerne es einfach. Debbie sagt, aber der Hauptkampf findet in deinem Kopf statt, in deinem Denken oder in deinem Herz, wie auch immer. Ich persönlich muss mich mental aufs Fasten vorbereiten. Es funktioniert nicht, wenn ich morgens aufwache und denke, oh nein, ich sollte heute eigentlich fasten. Aber wenn ich mich vorbereite und sage, oh, ich faste in 2 Tagen, oh, ich faste morgen, oh, ich faste heute, dann funktioniert es besser, weil ich mental vorbereitet bin. Außerdem konzentriere ich mich vor und während der Essenszeit darauf, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich verbringe auch mehr Zeit in seinem Wort. Das nimmt einige Versuchungen weg. Denn Fasten hängt sehr davon ab, worauf du dich konzentrierst. Wenn du dich darauf konzentrierst, dass du so hungrig bist und gerne essen willst, wirst du es niemals schaffen. Ich habe das selbst erlebt. Ich wollte 40 Tage nur mit Wasser fasten. Und am 36. Tag dachte ich, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Also habe ich es nicht geschafft. Ich habe mich davon überzeugt, dass ich es nicht schaffen werde und deshalb habe ich es nicht geschafft. Es gibt also einen mentalen Kampf, den du gewinnen musst. Reinhard sagt, und du hast 36 Tage geschafft, das ist ziemlich erstaunlich. Debbie sagt, ich fühle mich immer noch verdammt, weil ich keine 40 Tage geschafft habe. Haha. Reinhard, oh ja, da lehre ich gerade etwa 200 Leute, Verdammnis, Schuld und Scham zurückzuweisen und meine eigene Frau fühlt sich verdammt durch etwas, das vor 2 Jahren passiert ist. Also schicken wir sie in ihre Herzenszone, dort liegt das Schuldproblem. Aber Leute, ehrlich, im Hinblick auf Fasten müsst ihr Folgendes bedenken. Meint ja nicht, dass Nicht-Essen Fasten ist. Das ist kein Fasten aus biblischer Sicht. Wenn du nicht lernst, worum es beim Fasten geht, wird es immer schwer für dich sein. Wenn du versuchst zu fasten, weil du Gott von etwas überzeugen willst oder weil dein Ehemann nicht der nette Typ ist und du ihn verändern willst, dann denk noch nicht einmal an Fasten. Fasten ist Intimität mit Gott. Wenn du aus irgendeinem anderen Grund fastest, dann korrigiere zuerst deine Motive und beginne anschließend zu fasten. Und du musst Zeit in Intimität mit Jesus verbringen. Bring dein Herz zur Ruhe, lies stundenlang die Bibel, lies ein gutes Andachtsbuch, verbinde dich einfach mit ihm. Denn das ist die einzige Art von Fasten, die meiner Meinung nach Sinn macht. Und das ist auch der Weg, wie du den Sieg erlebst, immer und immer wieder. Und setze dir realistische Ziele, plane bereits im Voraus und ändere deinen normalen Tagesablauf. Das machen Debbie und ich, wenn wir fasten. Wir sagen, okay, in diesen 2 Wochen werden wir fasten. Bereits längere Zeit im Voraus legen wir ein Tagebuch an. Wir bereiten unsere Herzen vor und wir bereiten sogar unseren Körper vor, indem wir entgiften. Debbie ergänzt: Und wir essen normalerweise nicht noch eine Extraportion kurz bevor wir fasten, nicht wahr? Reinhard: Zumindest nicht, wenn wir 40 Tage nur mit Wasser fasten wollen. Wenn man 3 Tage fastet, dann ist das etwas anderes. Ich muss mich auf ein 3-tägiges Wasserfasten nicht vorbereiten. Aber bei einem ausgedehnten Fasten schon. Wenn du dich bei einem ausgedehnten Fasten nicht gut vorbereitest, ist es sehr schwer zu fasten. Debbie und ich fuhren einige Male 3 Wochen lang weg, um nur mit Wasser zu fasten. Unsere Herzen waren vorbereitet, unser Körper war vorbereitet. Und an den letzten Tagen vor dem Fasten fingen wir an zu entgiften. Wir waren so gut vorbereitet, als wir in das Fasten hineingingen, dass wir nur wunderschöne Erfahrungen machten. Vielleicht mache ich irgendwann eine ganze Serie nur über Fasten. Es ist eine so wichtige Praktik für Christen. Ich danke euch für eure Fragen und danke fürs Zuhören. Reinhard sagt: Ja, wir danken euch, dass ihr uns vertraut mit euren Fragen. Und wie immer, Jesus ist die Wahrheit. Was Reinhard sagt, ist das, was er glaubt, was er verstanden hat. Dasselbe gilt für Debbie. Es ist unser Verständnis. Die Wahrheit ist eine Person. Also folge der Person. Folge Jesus. Bleibe nah an ihm dran und lies die Bibel. Lies einfach die Bibel. Wir sehen uns. Danke.